Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht mal wieder eine besondere Nacht hier bei uns. Es ist prominenter Besuch da. Ich begrüße ganz herzlich Ulla Kock am Brink. Schön, dass du da bist. Dankeschön, gute Nacht. Eine Stunde lang ist die Ulla jetzt hier und die Ulla stellt sich euren Fragen, eure Kritik, euren Anmerkungen, was auch immer. Wenn ihr also mit der Ulla reden wollt, ruft ganz einfach an, kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt uns unter 0800 5678 110. Es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung, wenn ich Promi-Besuch habe. Und zwar beginnt die Sendung mit 8 typischen Domian-Fragen. Oh, war ja. Ja. Aber Ulla, bevor wir anfangen, sollten wir vielleicht erstmal klären, woher dieser ungewöhnliche Name kommt. Ach ja, Kock am Brink. Also es gibt viele Leute, die halten mich für so einen verarmten holländischen Adel. Und das Blöde ist, ich spreche auch noch Holländisch, weil ich sehr lange in Holland gearbeitet habe. Aber nein, der kommt aus der wunderbarsten Ruhrgebietsstadt, die ich persönlich kenne, nämlich Bottrop. Ja. Und da wohnte ein Herr Kock und der wohnte am Brink. Und um sich von zwei anderen Kocks zu unterscheiden, hat er halt den Brink dazu geknallt. Und es gibt ja üble Verdrehungen, die du kennst. Ja, oder knapp im Schritt, ist mein Lieblingsmodell. Oder Kockring gibt es auch. Oder Kockring finde ich auch nicht schlecht. Gut, wir haben das geklärt. Es gibt also 8 Fragen. Kompakte Fragen mit der Bitte um kompakte Antworten. Assoziativ, ja? Ja, wie du willst. Erste Frage. Wenn deine Nachbarn, ein attraktives Paar, des Nachts bei Festbeleuchtung und ohne die Rollläden heruntergelassen zu haben, eine ekstatische Sexorgie feierten, würdest du heimlich zusehen? Ja. Sehr sympathisch. Ich auch. Und zwar mit Vergnügen. Ich auch. Vielleicht mit Fernglas. Nee, ohne Fernglas ist von mir aus auch mit Fernglas. Aber spannend ist ja, dass sie das Fenster auflassen oder die Vorhänge auflassen. Ja, sie wollen es dann. Dann kann es auch durchaus erlaubt sein. Zweite Frage. Bist du für das Holocaust-Denkmal in Berlin? Ja. Dritte Frage. Was würdest du nie verzeihen? Verrat. Verrat an meiner Person und an meinen Geheimnissen. Mhm. Mhm. Was war dein größtes menschliches Fehlverhalten bisher? Oh. Eine etwas harmlosere Variante ist, dass ich meinen Nachbarn, der genauso alt war, aber einen Kopf kleiner war, sehr oft verprügelt habe als Kind. Mhm. Das tut mir heute noch sehr leid, aber das waren so Aggressionsabbaugeschichten. Du hast jetzt die Möglichkeit, verzeihen zu sagen. Ja, wirklich. Ich sage den Namen nicht, er weiß, wer gemeint ist. Also das war schon manchmal sehr gemein. Und ansonsten gibt es eine Geschichte, die liegt 8,5 Jahre zurück. Es hat was mit der Trennung von meinem ersten Mann zu tun, aber da möchte ich nicht genauer drauf eingehen. Aber das war auch menschlich von mir aus scheiße. Mhm. Ja, kann man so sagen. Okay. Fünfte Frage, was hältst du von den Spendern, die Helmut Kohl bei seiner Privatsammelaktion unterstützen, zum Beispiel Uschi Glas oder Dieter Bundesheck? Sie können es ja tun, aber sollen das doch bitte nicht in aller Öffentlichkeit tun. Mhm. Also ich finde dieses ganze Spendendrama sowieso mehr als heuchlerisch und ich finde es eher peinlich, wenn die sich dann überall ablichten lassen und sagen, hey, ich stehe zu Kohl. Mhm. Hat mir nicht gefallen. Wenn du an den Tod denkst, welche Gefühle hast du dann? Ich denke sofort an meinen Vater, den ich in den Tod begleiten durfte. Also ich habe halt ihn sterben sehen auch und ich bin erkältet, deshalb entschuldigt bitte, aber meine Stimme ist ein bisschen platt. Und ich denke an einfach das Ende, das war's. Bye bye, auf Wiedersehen. Mhm. Mit wie vielen Männern hast du schon geschlafen? Das waren einige. Ja. Wir wollen jetzt genau sagen. Das habe ich selber nicht im Griff. Glaube ich nicht. Aber sowas. 30, 35 in der Kante. Du bist jetzt wie alt? 38. 38, 35 Männer. Ja, ich denke schon. Ist ein normaler Durchschnitt. Weiß ich nicht. Für eine aktive junge Frau. Ist das so? Würde ich sagen. Also. So, und die letzte Frage. Was würdest du Gott fragen? Warum er sich oft auf so elendigliche Art und Weise einmischt, statt eher sich positiv bemerkbar zu machen. Mhm. So, das waren die Einstiegsfragen, die Domian-Fragen, so zum Kennenlernen. Jetzt sind die Zuhörer und die Zuschauer dran. Und der erste Anrufer, das ist Michael. Michael ist 32 Jahre alt. Hallo Michael. Michael? Hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich grüße euch. Hallo Ulla. Hi Michael. Ja. Deine Frage, hallo Jürgen. Hallo Michael, deine Frage an die Ulla. Guten Abend. Ja. Deine Frage an die Ulla? Ja, meine Frage ist, Ulla, stell dir vor, du wärst bei Big Brother dabei, du wärst als Kandidat ausgewählt. Ich? Ja. Meinst du würdest das 100 Tage durchhalten? Nein. Ich würde es keine 2 Tage durchhalten. Allein wegen der Möbel, die da drin sind. Es gibt kein Fernsehen, es gibt keinen Rotwein. Man muss sich jeden Scheiß selber erarbeiten und mit Hühnern zu tun haben und dann auch noch mit so, weiß ich nicht, ungepflegten, unintelligenten Typen. Nee, das wäre mir zu langweilig. Auch nicht für 1 Million? Nein, das wäre mir zu langweilig. Also meine Lebenszeit ist mir so wertvoll, dass ich darauf wirklich gut verzichten kann. Also du guckst die Sendung auch gar nicht? Ich habe ein paar Mal reingeguckt. Doch, doch, habe ich. Ja, die meisten sagen ja immer so ein Mist, aber gucken doch. Nee, ich habe jetzt die letzte Woche habe ich 2 Sendungen jeweils so 10 Minuten mal geguckt. Mhm. Und ich finde es einfach ein bisschen langweilig. Ich habe die Szene mitbekommen, wo Slatko irgendwie nicht wusste, wer Shakespeare ist. Ja, wer Shakespeare ist und wer Hamlet geschrieben hat. Das habe ich gesehen übrigens. Er hat gefragt, in welchem Film hat der mitgespielt? Hat der denn mitgespielt? Ist ja noch ganz okay. Da wurde ja in der Zeitung angekündigt, dass sie angeblich miteinander schlafen und nachher hat sich das herausgestellt, dass das gar nicht so war. Ne? Ja. Das also, weiß ich gar nicht. Verarschung, ne? Also Michael, die Ulla würde nicht mitmachen. Das wäre ich hätte noch eine zweite Frage. Ja, bitte. Ich das sage. Und zwar, wie ihr erstes Mal war und für wie viel Geld sie sich nackt ausziehen würde. Also mein erstes Mal war sehr gut vorbereitet und wirklich in jeder Hinsicht sehr gut vorbereitet. Insofern war ich überhaupt nicht enttäuscht, hat auch nicht so wehgetan, das fand ich auch gut. Und ich würde mich für kein Geld der Welt ausziehen. Okay, klare Antwort. Ich möchte nochmal Schatz Beate grüßen und hätte gerne ein Autogramm, wenn das möglich ist. Ja. Das arrangieren wir, alles klar. Ja, und von tschüss. Jürgen? Ja. Von Stefan Raab, das Autogramm habe ich auch noch nicht bekommen und von dir. Wir arbeiten das. Wir rufen dich nochmal. Ich habe meine Adresse da schon durchgegeben. Okay. Tschüss, Michael. Alles ja? Klar, danke, tschüss. Es gab ja medienpolitisch eine riesen Diskussion über Big Brother. Mach nur mein Pult kaputt. Das hat aber schon einiges mitgemacht. Ein eine riesen Mediendiskussion ja. Über Big Brother. Wie hast du das denn eingeschätzt? Unser Bundespräsident hat dazu aufgerufen, das Ding sich nicht anzuschauen. Der Chili hat das gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt, gemeinsam mit meinem Freund. Wir haben richtig geschimpft wie die Rohrspatzen zu Hause, weil ich immer noch der Meinung bin, dass wir in einer demokratischen Struktur leben. Mhm. Und da hat so etwas wie Zensur einfach nichts zu suchen und schon gar nicht von Seiten der Politiker, die sich um dringlichere Sachen kümmern müssen. Also ich finde, das ist eine äußerst bigotte und heuchlerische Aktion gewesen, sich darüber aufzuregen, weil es zum Beispiel, es gibt Kinderpornoringe im Internet, es gibt Schutzprogramme gegen diese Internetauftritte und da kümmert sich kein Schwein drum. Aber wenn es medienwirksam wird, gehen sie plötzlich alle nach vorne. Ich glaube auch, dass der Sensationsjournalismus viel mehr und viel öfter gegen die Menschenwürde verstößt, als dieses harmlose Ding, was da abgeht. Ja. Nicht? Ja. Ich habe gelesen, dass der Günther Lamprecht, der Opfer dieses Anschlags da wurde, des Amok-Schützen, als der aus dem Koma erwacht ist, auf der Intensivstation, stand neben ihm, wie immer sie auch da hereingekommen sein mag, eine Reporterin von einer privaten Fernsehstation und wollte ihn interviewen. Das ist schlimm. Das ist pervers. Das ist sehr schlimm. Ja. Und er kann sich dann noch wehren. Ja. Aber wenn das jetzt jemand normal ist, der vielleicht auch mit Medien nicht umgehen kann, ist das natürlich eine sehr schlimme Angelegenheit. Ja. Marco, 24 Jahre alt. Ja, hallo zusammen. Hallo Marco. Hi. Meine Frage ist eigentlich die, die Ulla, die wird in ihrer Talkshow so öfter mal sich mehr zu den Frauen entziehen, ob sie da so eine kleine Biader hat. Ich? Nein. Ja. Nee, habe ich nicht. Ich habe es mal ausprobiert. Ja, aber habe ich nicht. Aber du hast es immerhin ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Natürlich, das muss ich doch wissen. Ja, guter Ja, ich habe auch... Die meisten haben ja Angst davor. Nee, habe ich nicht. Ich habe vor wenigen Dingen Angst. Ich bin sehr solidarisch, was Frauen angeht. Aha. Und ich liebe meine Freundinnen zum Beispiel sehr. Und wenn ich eine Frau sympathisch finde, fasse ich sie auch an. Das tue ich übrigens mit Männern auch. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es sofort eine sexuelle Komponente hat, sondern eher eine zärtliche Komponente und ich gehe auf dich zu oder ich erlebe mit dir diese Situation gemeinsam. So ein Charakter hat das eher. Hast du schon mal was von Rimming gehört? Von was? Von Rimming. Rimming? Das ist so ein Insider-Ding hier. Was ist das? Ja, Rimming. Marco, erklär du es ihr, aber bitte in vorsichtigen Worten. Nee, richtig drastisch, das mag ich. Sag mal. Ja, Popo lecken. Ach so, so außenrum und auch in der Mitte und alles ja, drumherum? Alle, ja. Ja, und was willst du jetzt von mir wissen? Wir wollen alles wissen. Ach so, ob ich davon schon mal gehört habe? Du merkst gerade, nein. Ob du es schon mal gemacht hast oder so? Nein. Nee, ja, das hat so mehr mit der Frage zu tun, wenn du so auf Frauen stehst, also oder mal so ausprobiert hattest, kann man da ja mit das vergleichen, Alter. Ja gut, das ist nicht der Ding, hast du gesagt. Ja, finde ich auch gut. Marco, danke für deine Frage. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Mir geht's doch richtig zur Sache. Sag ich dir. Mein Gott. Sag mal, Ulla, du bist jetzt 37 Jahre, hast du gerade gesagt. 38 Jahre alt. Und bist ja verdammt gut im Geschäft und hast eigentlich eine sensationelle Karriere gemacht. Wie alt warst du, als es angefangen hat? Spät. Ich habe mit 30 angefangen. Mit 30 erst? Mhm. Ja. Was waren die ersten größeren Geschichten, die du gemacht hast? Verzeih mir. War wirklich das erste große Programm. Und aber du bist entdeckt worden, habe ich gelesen, von Jürgen von der Lippe. Ja, ich habe mit 26 angefangen beim WDR zu arbeiten als Probekandidatin. Ich war Studentin und musste halt Knete verdienen. Mhm. Und habe dann eben Negerküsse geschnappt im Mund für Donnerlippchen und solche Geschichten, ja. Oder habe dann irgendwie einen Direktor gespielt, der gleich mit Schleim übergossen wird, und solche Geschichten. Das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich ein sehr spielerischer Mensch auch bin. Also ich liebe es zu spielen und mich in diese Kindlichkeit fallen zu lassen. Und dann sagte irgendwann der Jürgen, sag mal, du bist ja irgendwie so vor der Kamera, du hast ja gar keinen Schiss. Dann sage ich, ja, ich spiele ja auch nur. Und er sagte, ja, du könntest doch eigentlich mal vor die Kamera, bum. Und ich habe mich nie richtig drum gekümmert. Das ging erst dann los, als ich redaktionell anfing zu arbeiten und dann bei den Privaten angefangen habe, und beim WDR und noch in der Filmproduktion und dann meine Firma gegründet habe. Und als ich das alles so sozusagen fertig hatte, habe ich mich erst darum gekümmert, mal ein bisschen zu lernen. Und das tue ich immer noch. Aber der Schritt von Assistentin bei Jürgen von der Lippe hin zur Moderation einer großen Fernsehsendung wie Verzeih mir, ist ja auch nicht so einfach. Nee, ich bin gestorben. Also ich bin wirklich gestorben. Hat man dich angesprochen dafür, darauf? Ja, ja. Mhm. Die haben mich gefragt und dann wurde ich gecastet und dann sagte John de Mol, der damals anfing hier in Deutschland überhaupt so seine Firma aufzubauen, und meine Firma hat ihn halt unterstützt für die Programme, für Lindas Programme, für Linda de Mols Programme. Und dann sagt er nach dem Casting, ja, du bist ja so eine taffe Geschäftsfrau und ich habe dich da in diesem Interview gesehen, du hast ja fast, obwohl es nur ein Test war, du hast ja fast geheult. Ich habe gesagt, ich habe doch nicht geheult. Ich habe nie geheult. Und in der ersten Sendung musste ich direkt weinen, weil dieses Mädel, ich weiß noch genau, wie sie heißt, sich bei ihrer Mutter entschuldigte und das tat mir so leid. Man weint ja auch eigentlich immer über sein eigenes Schicksal. Diese Sendung ist damals ja auch heftig kritisiert worden. Mega heftig. Fast so wie Big Brother jetzt, wenn nicht noch heftiger, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt. Du hast die Sendung irgendwann dann auch an den Nagel gehängt. Nach 13 Folgen. Nach 13 Folgen. Mit einer Begründung, die ich heute etwas merkwürdig finde. Mhm. Erklär es vielleicht nochmal. Also ich habe so, das klingt ein bisschen paradox. Meine Firma hat die Redaktion gemacht, also die Firma mit Annette Pisacane habe ich die zusammen gehabt. Und wir haben eben immer Live-Hotlines gemacht. Wir haben die Sendung freitags aufgezeichnet, dienstags wurde sie ausgestrahlt. Und dann konnten aber live hinterher Leute bei uns im Büro anrufen. Mhm. So. Und das war mir zu heavy, weil dann habe ich erstmal gemerkt, was das auslöst, was da passiert eigentlich mit der Sendung. Ich bin vorher eben auch so recht spielerisch reingegangen, habe gesagt, hey super, Person A entschuldigt sich bei Person B, was kannst du Besseres machen? War der Verantwortungsdruck für euch zu groß? Ja. Was passierte eigentlich damals mit den Leuten? Das waren ja für die Menschen oftmals heftige emotionale Ausbrüche, so ein Auftritt vor Publikum und vor Fernsehen. Ja. Was hat man danach mit den Leuten gemacht? Also danach haben wir uns um die Leute gekümmert. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, Leute, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Pädagogin, ich bin keine Psychotherapeutin, ich kann das nicht leisten. Ich kann nicht jemandem helfen, der ein Kaufleben hat. Das kann nicht mein Job sein und ich kann den nur weiterverweisen an jemanden, der das professionell macht. Aber die wollten halt unbedingt mit mir das Problem lösen. Aber man hätte das ja auch professionell irgendwie in die Hände nehmen können danach. Ne? Ja, so weit waren wir dann. Wir haben hier auch mal eine Psychologin dabei. Aber so weit waren wir damals überhaupt nicht. Ja. Dann kam der Riesenschritt zur 100.000-Mark-Show. Mhm. Auch einfach so dir zugeflogen? Nein, ich habe bei Verzeih mir aufgehört und war in Holland und habe mir eine Sendung angeguckt, zufällig. Mhm. Und mich hat es hingerissen. Mhm. Ich bin ehemalige Leistungssportlerin, also ich habe da geschaut. Ja, ihr schafft es. Dann bin ich direkt zu John de Mol und gesagt, das will ich machen. Und er sagt, ja, bist du bekloppt, das soll ein Mann machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal. Ja. Das mache ich. Ich will das unbedingt. Und er hat es durchgeboxt. Er hat es durchgeboxt, ja. Wie findest du Franklin, der es jetzt macht? Ich muss zugeben, ich habe mir die erste Sendung angeguckt und danach nochmal eine, weil ich mich einfach innerlich wirklich nach 5 Jahren davon verabschiedet hatte. Und das fällt mir ganz schwer, das dann wieder anzugucken. Glaube ich. Ein bisschen Herzblut ist dabei dann. Ja, total. Ja. Ich habe diese Sendung sehr geliebt und habe auch sehr mit ihr gelebt und habe sie auch immer sehr verteidigt. Die auch kritisiert wurde. Ja. Heute hat man ein müdes Gehen dafür übrig, teilweise. Ne? Ja. Das wurde aber auch schon innerhalb dieser 5 Jahre besser mit den Kritiken. Also die haben irgendwann doch gemerkt, sie ist auch professioneller geworden und man hat sich dran gewöhnt, in Anführungsstrichen. Das ist einfach so. Ja. Und ich finde, Franklin macht seinen Job gut. Ich weiß aber nicht, wie die Entwicklung jetzt ist. Deshalb, ich habe ihn mit ausgesucht. Ich habe gesagt, der hat Charme, der kann mit Leuten. Was mir bei ihm ein bisschen fehlt, ist die Leidenschaft. Also wenn ein Spiel stattfindet, dass der wirklich da... Ja, du hast ja mitgebibbert. Ja, man, und das fehlt das mir ein bisschen. Fernseher gerade, ja, das fehlt mir so ein bisschen bei ihm. Aber vielleicht ist das auch Temperamentsache. Jetzt, guck mal hier. Ist das nicht wunderbar? Enne. 84 Jahre und Enne ist jetzt dran. Hallo Enne. Ja, hallo. Hallo. Einen schönen guten Abend. Ja, Abend, Ulla. Ich bin auch ein Bottroper Mädchen. Nee. Interessiert mich ich war heute noch in Bottrop. Bitte? Ich war heute Morgen noch in Bottrop. Ja, und ich bin schon 40 Jahre im Lipperland. Und immer wenn ich dich sehe im Fernsehen, dann denke ich an meine Heimat. Ach. Wo bist du denn geboren? Ich bin in Mülheim an der Ruhr geboren, aber nur weil Nein, ich meine in Bottrop, oder wo wohntest du denn da? Im Kalten Eigen. Auf dem Eigen? Ja, auf dem Eigen. Bei Wittstamm um der Ecke. Wo bei um der Ecke? Nee, bei Wittstamm um der Ecke. Bei Wittstamm? Ja. Ach so, auf dem Kalten Eigen. Richtig. Ja, ich habe auf der Grafbecker Straße gewohnt. Im warmen Eigen? Ja, bei der Wirtschaft Große Wilde. Ja, Große Wilde kenne ich ja. Mit denen waren wir mal zusammen in Urlaub in Dänemark. Ja, da haben wir gewohnt. Die hatten eine gute Kneipe. Ah. Enne. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Rautenberg? Nee. Nein? Nee. Und Holzrichter? Holzrichter sagt mir was. Ja, das ist unsere Verwandtschaft. Holzrichter ist der Geiger vom WDR. Nein, das ist ein anderer Holzrichter. Ach so. Früherer Maler, Kunstmaler. Der hat diese Syriakuskirche die ganzen Fenster gemalt. Ach, der Holzrichter. Der Holzrichter. Du hast bestimmt eine ganz konkrete Frage an die Ulla. Ja, überhaupt, wenn ich sie sehe, dann denke ich immer an meine Heimat. Ja. Und ich bin so stolz, dass ein Bottroper Mädchen das so toll macht. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Auch, überhaupt, Stadtcafé kennst du sicher auch, ja, ne? Klar. Ja, da habe ich gelernt. Ach. Ja, und dann in Köln, ich glaube, seid ihr über Café Reichert jetzt? Wir sind jetzt hier im Mediapark, aber Café Reichert kennen wir auch. Ja, ja, da habe ich 4 Jahre gearbeitet. Als Kellnerin? Nein, als hinter der Kuchentheke. Hinter der Kuchentheke? Ah. Ja. Als Buffetdame, Als Buffetdame, genau. Und zwar von 38 bis 42, bis die Bomben fielen. Ja. Das sind alles so schöne Erinnerungen und wenn ich dann Bottrop vom Mädchen sehe, dann denkt man doch immer wieder daran zurück. Ich sag ja auch immer, ne, Bottrop lebt, Bottrop tot, ne? Ich habe meine Schwester da noch wohnen, die wird 95. Dann grüßen Sie mal schön. Ja, tue ich. Alles klar. Ich merke schon, dass du richtig stolz bist auf die Ulla, ne? Ich auch. Und meine Nichte, die wohnt auch da auf der Bogenstraße, also die beiden habe ich noch in Bottrop. Also du bleibst ja Ulla toll und uns auch toll hier, ne? Ich dir auch einen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hast du eigentlich Lampenfieber? Ja, tierisch. Wenn ich dich bei der Lotto-Show sehe im Fernsehen, also der Vorspann ist vorbei, du trittst raus in eine Halle, wo schon sehr viele Leute sitzen und vor einem Millionenpublikum. Und live, das ist das Schlimmste. Dann denke ich immer, ich würde sterben vor Aufregung und dir sieht man nichts an. Ach, das sagst du so. Die Leute, die mich kennen, merken das schon. Also, da muss man sich ja, glaube ich, sehr gut kennen. Es ist aber so, dass ich mittlerweile, weil ich jetzt wirklich über die Jahre, ich lerne schnell. Ich habe wirklich sehr schnell sehr viel gelernt und habe mich sehr darum gekümmert, besser zu werden und dann die Dinge anders zu machen. Ich schaue mir jede Sendung an und irgendwann kriegst du, weiß ich nicht, so das Gefühl, live ist in Ordnung und es weicht diese Nervosität einer absoluten Konzentration. Mhm. Du versprichst ja fast. Nee, das tue ich auch nicht. Sensationell. Ja, ich verspreche mich manchmal auch, aber dann verspreche ich mich halt. Ja. Ist ja nicht schlimm. Warst du vor einem so kleinen Auftritt wie hier auch gerade ein bisschen nervös vorher? Nee, gar nicht. Das nicht. Weil ich liebe Radio. Und, wir sind auch noch im Fernsehen. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich bin halt gewohnt so mit 12, 13 Kameras und wenn dann eine steht, da sage ich, ach komm, das ist ja nicht so schlimm. Ne? Ja. Wir haben gerade über viele Erfolge geredet. Es gab dann aber auch mal einen großen Misserfolg in deiner Karriere. Das war die Ulla Kock am Brink Show bei ProSieben, die nur ein paar Monate auf dem Sender war. Zwei Monate nur. Ich war mal zu Gast bei dir in der Sendung. Ich könnte mir vorstellen, dass man so ein Projekt, so eine eigene, es war ja eine Personality-Show, dass man die mit großen Erwartungen und Hoffnungen beginnt. Und wenn das Ding dann nach 2 Monaten schon baden geht, dass einen das als Protagonist, als Macher sehr, sehr umhaut. War das bei dir auch so? Ja, klar. Mhm. Also ich war, ich habe es im Kopf ziemlich schnell analysiert. Das ist die eine Sache, ne, woran es lag und Sendeplatz und dies und jenes. Das war nicht so das Problem, aber ich persönlich war so verletzt, weil ich habe eine dermaßen beschissene Erfahrung gemacht da in diesen 2 Monaten, ja, weil man rennt gegen Mühlen an und du willst und es sind wieder nur 3 oder 4% und wieder nur 700.000 statt erwarteter 2,5 Millionen und das jeden Tag. Was hast du direkt und danach gemacht? Ich habe erstmal eine Woche Urlaub gemacht. Das mache ich auch nie wieder. Ich bin nach Gran Canaria geflogen, in irgendwie so einen Bunker. Das Hotel war gut, aber es war halt an einem Küstenstreifen, wo alles zugebaut war. War mir völlig egal, ich musste einfach nur weg. Aber es hat ein Jahr gedauert, bis so mein Misstrauen gegenüber allem, was mit Fernsehen und Fernsehmachen zu tun hat, eine irre Angst, nach dem Misserfolg zum ersten Mal wieder vor so ein Ding herzutreten, wo so eine Kamera. Ja, ne? Das war bei der Lotto-Show. Also ich muss dazu sagen, dass die ARD und auch die GAT, das ist also die Produktionsfirma, die Lotto-Show eben mit betreut, dass die auf die Idee gekommen sind, dass ausgerechnet ich, die gerade den gigantischsten Flop des Jahres gelandet hat, diese Sendung machen soll. Das fand ich schon erstens sehr klug und zweitens sehr mutig. Ja, aber das hat nur auf fabelhaft geklappt. Ja, aber ich habe da gestanden mit 7 Tonnen Gewicht auf den Schultern. Also da bin ich stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Als du in Gran Canaria warst und hinterher dann auch noch dich verkapselt hattest, gab es Momente, wo du überlegt hast, ich höre ganz auf, gehe aus diesem Geschäft völlig raus? Ja, schon, so ein bisschen. Ja. Könntest du ohne das Fernsehen, ohne die Popularität, die damit verbunden ist, ganz normal wieder leben, so wie früher? Also ohne die Popularität, gut. Weil ich bin auch jetzt sehr darauf bedacht, eben nicht so eine, so, hey, ich bin bekannt, Haltung irgendwie anzunehmen. Also ich gehe ungeschminkt und mit was weiß ich, Hunde-Ausgehzeug gehe ich zum Bäcker und das finde ich auch völlig gut und nicht mit dieser Blauverlaufbrille und wenn es regnet, ne, damit jeder bloß erkennt, oh, die ist bestimmt beim Fernsehen oder sowas. Also ich bin jetzt schon recht unauffällig und da hätte ich, glaube ich, kein Problem mit. Ich hätte ein Problem damit, ohne Fernsehen machen. Also könntest du dir vorstellen, auch im Hintergrund zu arbeiten? Ja, absolut. Produzentin oder Regisseurin oder sowas, ja. Und lass uns doch nochmal über die Popularität reden. Du bist ja nun eine sehr bekannte Frau in Deutschland, durch die vielen Jahre der Fernsehpräsenz. Wie sehr hat dich denn die Prominenz, die Berühmtheit, wenn man diese großen Worte gebrauchen will, die Popularität, sagen wir es so, verändert? Also meine Freunde sagen, nicht sehr. Bitte? Ist das nicht eine Droge auch ein bisschen? Nein, das ist halt dann schön. Also da bin ich, also Rotwein tönt mich mehr an als irgendwie eine Autogrammstunde, muss ich sagen. Ich habe dann... Ja, es pinselt auch die Eitelkeit schon. Ja, tut es auch, aber ich bin da recht bodenständig veranlagt. Das ist einfach bei mir ein Charakterzug. Das ist jetzt nicht gewollt und jetzt nicht auf Bescheidenheit getrimmt oder so, sondern ich finde das immer schön, wenn die Leute Spaß haben und das schmeichelt auch und ich bin auch eitel, klar. Aber ich bin nicht so eitel, dass ich davon abhängig bin. Es gibt ja Kollegen, die einem mit der vorgehaltenen Hand sagen, dass sie zusammenfallen würden, wenn das nicht mehr so wäre, wenn sie nicht mehr angeguckt würden, Vielleicht passiert das auch jemandem, aber ich glaube, dass mir das nicht passieren wird. Wer erdet dich? Ach, das mache ich selber. Ja? Jo. Ja, ich finde es schon wichtig, dass man ein paar solide Freunde um sich herum hat, die nicht beeindruckt sind von dem, was man in der Öffentlichkeit macht. Das gehört sicherlich dazu, dass wir eben Freunde haben, die davon wirklich nicht beeindruckt sind. Also meine alten Sonderpädagogik-Studentenfreundinnen, wir machen so Weiberabend einmal im Monat und hecheln dann über Männer und sonstige Sachen her und die sind auch gar nicht beeindruckt. Also sie fragen mich dann, sag mal, wie geht denn das mit der Presse, was lesen wir da dauernd über dich, wie funktioniert das System? Ja? Solche Sachen, aber die sind überhaupt nicht davon beeindruckt. Du hast studiert. Abgeschlossen? Nein. Okay. Und dann kam kam der von der Lippe dazwischen. Der hat ja auch nicht abgeschlossen, glaube ich. Nee, der hat aber Germanistik und der ist sehr klug, der Jürgen. Der weiß ganz viel. Ja. Jetzt ist Anko am Telefon. Eine Frau oder ein Mann, weiß ich nicht. Hallo Anko. Ein Mann. Hallo Anko. Guten Morgen. Anko. Ja, genau. So, ich hätte mal eine Frage. Und zwar, Ulla, du hast ja zum Beispiel die 100.000 Mark Show gemacht. Und ihr habt vorhin ja auch über Big Brother gesprochen. Also da kann man ja auch zum Beispiel 250.000 Mark gewinnen. Mhm. Und wenn man jetzt auch so hört, dass der Kai Pflaume eine neue Show macht, wo man, ich glaube, 10 Millionen jetzt gewinnen kann, wäre mal meine Frage, ob du auch meinst, ob da irgendwo jetzt auch eine Grenze gelegt werden soll. Soll. Was man gewinnen kann. Also ich finde, solange die Versicherungen, denn diese Sendung, zum Beispiel die Kai Pflaume Show, das hat der Kai mir auch erzählt, diese 10 Millionen, die werden über eine Versicherung abgedeckt. Und mir persönlich ist es eigentlich völlig wurscht, ob da 10 Millionen oder 20 Millionen in den Kamin geblasen werden, weil das geht ja ans Volk. Also insofern ist es schon in Ordnung. Also damit habe ich eigentlich kein Problem. Das sind ja sowieso sehr abstrakte Summen und selbst 1 Million ist einfach wahnsinnig viel Geld. Aber ich habe nichts dagegen, solange ein Sender von mir aus 50 Millionen zahlen will und schön verteilt wird, ist doch kein Problem. Ja gut, also ich meine aber, also wenn jetzt eine einzelne Person mal, was weiß ich, 10 Millionen Mark gewinnen kann, dann könnte man noch besser dann letztendlich sagen, dass dann zum Beispiel bei Kai Pflaume dann die letzten 5 dann alle mal 2 Millionen oder die letzten 10 mal 1 Million geredet. Demokratisierung des Gewinns. Ja, das ist so, dass die können auch übrigens Gelder gewinnen, die irgendwie im 10.000er, 20.000 oder 100.000 Mark Bereich, das weiß ich nicht genau, ich bin ja auch nicht Kai Pflaume, ne? Aber aber die andere Geschichte ist, dass der Reiz, wenn eine Person 10 Millionen gewinnen kann, was übrigens in England oder in Amerika, wo das Ding schon mal gelaufen ist, nie passiert ist, das ist natürlich ein wahnsinniger Reiz, lässt sich besser verkaufen. Ja, steigert die Spannung halt ja. auch, ne? Ungeheuer. Ja. Ja gut, aber bei der 100.000 Mark Show, wo du dann mal die 100.000 mal rausgeben durftest, also hast dann nicht selber auch das Gefühl, auch das ist doch ein ganz schöner Batzen Geld? Das ist ein Batzen Geld. Ah. Aber holla, na klar. Deshalb freue ich mich ja auch, wenn man das dann übergeben kann. Anko, danke für deine Frage. Ja, danke. Wiederhören. Okay, tschüss. Stichwort Geld. Du hast in all den Jahren sehr viel Geld auch verdient in dem Geschäft, was ja auch okay ist und es ist ja auch eine große Leistung, die man bringt oder die du gebracht hast. Wie wichtig ist dir Geld? Es ist mir dann wichtig, ich muss husten, Entschuldigung. Vorsicht, Tonmann. Ich da erkälte mich. Es ist mir dann wichtig, wenn ich das umsetzen kann in irgendetwas Sinnliches. Mhm. Handelst also, du mit Aktien? Das ist ja sehr, sehr angesagt. Ja, mein Liebchen hat ordentlich Aktien. Mhm. Also wir haben zusammen richtig viele Aktien. Ja. Und das finde ich auch vernünftig. So, aber wichtig ist, dass man eben nur für so viel Geld Aktien kauft, dass man nicht ruiniert wird, falls es schief geht. Mhm. Das ist das Wichtigste, dass man also mit Geld spielt, was man nicht unbedingt braucht. Aber wichtig ist mir Geld in dem Zusammenhang, dass ich sage, ich habe jetzt ein schönes Haus. Mhm. Das finde ich toll. Ich habe eine Heimat gefunden, wo ich wirklich aufatmen kann, wo ich reingehe und sage, ach. Du lebst hier in Köln, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt nach Rodenkirchen gezogen. Mhm. Ein Haus gekauft? Ja. Im Grünen? Mhm. Mit Garten? Ja. Mit Schwimmbad? Nö. Mit Sauna? Ja. Ja. Die Sauna ist seit gestern fertig. Echt? Ja, ich habe heute Nachmittag den ersten Gang gemacht. Lad mich mal ein. Ja, gerne. Ist mit Sanarium. Sehr gerne, ja, sehr gerne. Also, du darfst da rein. Also, du gibst Geld dann auch für Luxus aus und genießt das auch. Das ist für mich kein Luxus, sondern wirklich lebensnotwendig, ein schönes Heim zu haben. Mhm. Also das Gefühl zu haben, hier darf ich sein und hier bin ich schön beschützt. Mhm. Ich gebe Geld für Kunst aus. Weil mich Kunst sehr interessiert, weil ich das auch brauche, um mich wohlzufühlen. Für welche Kunst? Zeitgenössische Kunst in erster Linie. Ich habe allerdings auch im Bereich Stillleben, habe ich eins von 1620. Und da bin ich ganz stolz drauf. Von einem holländischen, das ist ein Lobster und ein Fisch. Und das habe ich restaurieren lassen. Ja. Das haben wir auf einer Auktion erstanden. Das ist zum Beispiel auch toll, auf eine Auktion gehen. Das finde ich toll. Aber Geld ist wichtig. Ich finde es schwachsinnig, immer zu sagen, ja, ich kann auch total ohne. Hast du ein lockeres Verhältnis dazu? Oder würdest du selbstkritisch sagen, ich gucke auch schon ein bisschen auf den Pfennig und bin vielleicht manchmal auch ein bisschen geizig? Oder nee, ich habe einen, glaube ich, eine ganz gute Einstellung. Bei mir geht es immer darum, zwischen Preis und Leistung. Mhm. Also das Verhältnis muss stimmen. Mhm. Ich kaufe mir zum Beispiel keine Billigbluse, die aussieht wirklich wie super billig und dann aber 800 Mark kostet, nur weil ein bestimmtes Label drin steht. Das mache ich dann, stehe ich da und sage, hören Sie mal, sieht aus wie ein Putzlappen, da zahle ich doch keine 800 Mark. Ist ja auch bescheuert. Ja, also da bin ich streng. Ja. Ansonsten habe ich, das wird der Alfred, der jetzt zuhört, mit bestätigen, kaum ein Verhältnis zu Geld. Also Alfred, das müssen wir erklären, Alfred Brem ist dein Manager und dein Freund. Mhm. Du bist nicht verheiratet. Nein. Nee, wir haben gerade so viel über die Männer gesprochen, er ist dann der... Wie war das? Der 37. Weiß ich nicht genau. Ich habe ja nur so eine Zirka-Zahl. Der letzte. Ja, ich muss mal nachgucken. Ich habe mir die mal aufgeschrieben. Warum bist du nicht verheiratet? Ihr seid sehr lange zusammen schon, ne? Ja, jetzt 8,5 Jahre oder so. Mhm. In der Kante. Ist Ehe für dich kein Thema? Nö. Nee. Ich brauch das nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht. Du darfst ja auch nicht. Ich würde es auch nicht machen. Nee, würdest du auch so nicht machen? Nein, man soll das können als Schwule, Schwule ja, oder als Lesbe, aber find ich auch, dass ich würde es nicht machen, das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Bürgerliche Kacke. Ich brauch das nicht, weil der Staat die Finger da drin hat. Mhm. Und dann muss ich hinterher gehen und sagen, sowas Privates muss ich sozusagen öffentlich machen und sagen, ich habe mich getrennt. Du bist ja jetzt auch so irgendwie so in der kritischen Endzeit. Für was? Nein, was? Das merke ich so im Freundeskreis, Freundinnenkreis. Jetzt sag nicht Kinder. Doch. Ulla, alle meine Freundinnen, mit einer Ausnahme, sind dann irgendwann doch schwach geworden. Echt? Und haben gesagt, ich will. Und jetzt die letzte mit 40 hat noch ein Kind. Ja, ist ja gebongt. Also vielleicht passiert mir das ja auch noch. Aber können wir das Thema wechseln? Kein Bock drauf. Ja, ich denke immer, ich bin eine Mutter, die dann immer da wäre. Mhm. Immer. Mhm. Weil meine Mutter war auch immer da. Mhm. Und das gibt einem ein so großes Selbstbewusstsein, ein so großes Geborgenheitsgefühl und eine Sicherheit für die Welt. Mhm. Und das kann ich nicht leisten. Mhm. Es ist aber auch gar nicht eine spezielle Frage an eine Frau. Weil ich habe, solange ich zurückdenke, seit Pubertät an, nie das Bedürfnis gehabt, mich fortzupflanzen. Nie. Habe ich nie davon geträumt, mal Kinder zu haben. War nie so ein Thema. Nicht unbedingt, komischerweise. Also ich finde es auch komisch, aber... Ich forsche ja auch manchmal und liege dann so im Bett und sage, na, willst du ein Kind? Oder ich gucke mir von meinen Freundinnen die kleinen süßen Racker an. Ich kriege natürlich auch die Nervstunden mit. Und ich liebe Kinder über alles. Aber selber... Wobei ich schon glaube, dass es eine große Lebenssinnerfüllung ist, ein Kind zu haben, bekommen zu haben. Siehst das kann aus? Sein, ja. Es kann auch sein, dass ich einen ganz großen Fehler mache, wenn ich kein Kind kriegen sollte. Aber solange ich diesen Wunsch nicht habe und ich sage, ich will unbedingt, und es muss wirklich eine Prioritätentscheidung sein. Hast du für dich eine schlüssige Antwort gefunden nach dieser Frage, die ich gerade so angedeutet habe? Warum lebe ich? Warum bin Nein, ich? Nein, immer noch nicht. Ich habe neulich noch mit meiner Freundin im Steakhouse gesessen und wir haben uns angeguckt und gesagt, wozu das alles? Ja. Wirklich, also ich sitze da manchmal und denke, wozu, warum? Also letztendlich, wenn man nicht religiös ist, gibt es ein Problem. Denn dann sagst du, dann mach dir einfach nur eine schöne Zeit und danach ist Schluss. Bist du religiös? Nein. Mal gewesen? Ja, zwangsläufig, halt katholisch. Mhm. Also religiös heißt, du bist nicht religiös, heißt du glaubst nicht an den christlichen Gott. Nein. Glaubst du an irgendetwas? Bist du... Nein. Also das bedeutet für dich auch, wenn der Tod da ist, das war's dann. Ja, ich denke schon. Auflösung das, in die Atome. Ich bin dafür vielleicht auch ein zu großer Kopfmensch. Ja. Also alles, was in der katholischen Kirche auch sinnbildlich gesprochen, auch mystisch gesprochen, vertickt wird als Wahrheit und als Gesetz. Da haben sich, als Kind habe ich da schon gestanden und gedacht, das glaube ich alles nicht. Das würde doch aber eigentlich bedeuten, dass du, ich habe dich gerade nach dem Tod gefragt, in den Einstiegsfragen, dass eine Angst damit verbunden ist mit dem Tod, weil es ein endgültiges Aus bedeutet. Aber natürlich habe ich Angst vor dem Tod oder eben wie alle Angst vor dem Weg in den Tod. Mhm. Der Tod selbst ist ja nicht mehr das Problem. Möchtest du gerne sehr alt werden? Ja. Mhm. Wenn ich es schaffe, Dinge zu entdecken, die mich wirklich leidenschaftlich fesseln. Mhm. Also, was weiß ich, Mosaiktische machen oder Makramee auf Nax, das ist mir egal. Mhm. Aber, dass ich wirklich eine Lebensgestaltung habe, die interessant ist, die spannend ist. Und gesund, muss man sagen. Relativ gesund. Ja, ja. So, es geht weiter mit Detlef. Detlef ist 28 Jahre. Hallo, Detlef. Ja, hallo. Grüß dich, hallo. Hi. Ja, ich möchte ganz erstmal von einer ganz wundersamen Wandlung erzählen. Und zwar habe ich dich damals vor einem Jahr ungefähr angerufen. Da hatte ich dich unter dem Thema angerufen, Fußfetischismus. Meinst du mich jetzt? Ja, ganz genau. Ich dachte gerade schon. Ganz genau, richtig. Und da war ich ein einfacher Fußfetischist und Arbeiter. Heute bin ich zu diesem Fußfetischismus zum Millionär geworden, zum Multimillionär. Wie bitte? Ja, ich bin heute Fooddesigner und Schuhdesigner geworden durch meine Leidenschaft. Und ich wollte ganz konkret mal fragen, da ihr jetzt einen wunderbaren, wunderschönen Star an eurer Seite habt, beziehungsweise an deiner Seite hast, die wirklich glänzend heute Abend aussieht. Danke. Was sie zu diesem Thema sagen würde, zur Fußerotik. Also ich habe wirklich sehr viele Frauen kennengelernt, die gesagt haben, also Fußerotik und Füße zu verwöhnen, das ist eine unheimlich tolle Sache, weil Frauen ja eh in Bezug auf Schuhe und Füße ein Faible dafür haben. Und laut Umfrage, das kenne ich selber aus den Medien, stehen 60% der Männer unheimlich darauf, wenn zum Beispiel Frauen in Cafés oder in Eisdielen ihre Schuhe baumeln lassen und stehen unheimlich auf Füße. Nur es gibt halt eben keiner zu in dieser Art und Weise. Also das heißt, die meisten Männer sehen das ein bisschen prekant, sage ich mal, auf der einen Seite. Weil sie sich bücken müssen, ne? Also die konkrete Frage an die Ulla Detlef ist, ob sie fußerotische... Ja, und ob sie sich das vorstellen könnte oder ob sie überhaupt schon mal machen die Füße nicht gehabt hat, die Füße verwöhnt zu bekommen oder wie auch immer. Das ist ein Problem. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Schuhfan. Ich kann dir ja mal den Schuh zeigen, den ich heute trage. Das ist halt hier so ein Prada-Teil. Übrigens nicht sehr bequem. Riecht auch nicht mehr gut. Aber Ach, Quatsch. Das ist irgendwie... Es war auch im Ausverkauf. Und außerdem passen die zu der braunen Hose, die ich habe. Ne? Und ich brauchte mal was in grün. Aber das ist nicht so wichtig. Nee, ich bin jetzt nicht so ein Fußfreak. Ich kenne halt Fußreflexzonenmassage, aber diese erotische Seite der Fußbehandlung, in Anführungsstrichen, kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass es sehr reizvoll sein kann. Also wenn jemand da drauf steht und sagt, ein Fuß für mich ist wirklich ein erotisches Signal, oder die Café-Szene, die du gerade beschrieben hast, fand ich auch in dem Moment sehr erotisch. Aber ich selber stehe da nicht so drauf. Also es ist nicht so, dass mich das anmachen würde. Würde dich das irritieren, wenn du mit einem Mann zusammen wärst, der sehr auf deine Füße steht? Dann ausprobieren. Ja, vielleicht gefällt es mir ja total gut. Ja, ich möchte mal dazu sagen, ich meine, es gibt ja viele verschiedene Menschen, die, wie gesagt, halt eben darauf stehen. Und das ist nicht unbedingt das Einzigste, aber das ist ein Mittel. Sagen wir mal so, ich bin also kein reiner Fetischist auf dieser einen Seite, sondern das ist ein Mittel, was auf jeden Fall antörnt. Also ich finde es, ich habe mehr privat von meinem sexuellen Leben als vielleicht jeder andere Mann. Denn eine Frau besteht ja nicht nur aus Brüsten und aus dem Schambereich, wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Ne? Da gehört einfach mehr dazu, Haare, Ohren, Nase, Gesicht, Mund, Augen etc. Bis ganz unten halt eben hin. Und Männer, wie ich sage, ich einfach so, haben mehr von ihrem sexuellen Leben, weil sie ständig auf der einen Seite erotisiert sind. Mhm. Solange jetzt neben dem Fuß der Rest nicht vernachlässigt wird, ist alles in Ordnung. Auf jeden Fall, das meine ich ja ganz konkret. Und alles deswegen klar. Denke ich, gibt es auch sehr viele Männer, die halt eben draufstehen und das halt eben nicht zugeben. Detlef, erstmal vielen Dank für die Frage. Und wir sollten ein andermal noch miteinander reden über deinen enormen beruflichen Erfolg. Das finde ich ja spektakulär, was du gerade erzählt hast. Ich würde jetzt noch gerne eine Frage haben. Also wenn die Ulla Kock am Brink jetzt wirklich mal ihren Fuß zum Beispiel in die Kamera halten würde, wäre ich ganz spontan mal bereit für irgendwie eine Spendenaktion für einen guten Zweck und würde auch ganz spontan mal einen Schuh für sie persönlich designen, da ich ja halt eben auch Schuhdesigner bin und würde für ihr oder beziehungsweise für ihren Fuß halt eben gerne mal einen Schuh designen. Ja, aber dann würde ich doch lieber darum bitten, dass du deine Adresse hinterlässt und dann können wir das so regeln. Weil ich will jetzt nicht meine Strumpfhose ausziehen. Okay, das ist kein Problem. Die Redaktion, die Redaktion. Die Redaktion kann sich sicherlich, Wir arrangieren das. Der kann sich dann mit mir in Verbindung bringen. Nettes Angebot, wir arrangieren das. Auf Wiederhören, Detlef. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nun haben wir 1.38 Uhr. Das ist höchste Zeit für unsere kleine Pause. Radio 1 Live und das WDR Fernsehen, 1.40 Uhr und 17 Sekunden. Heute Nacht haben wir Promi-Besuch. Ulla Kockambrink ist hier bei mir zu Gast und ihr könnt weiter anrufen, wenn ihr euch mit der Ulla unterhalten wollt. Ihr könnt sie alles fragen, alles, was ihr Ulla Kockambrink schon mal fragen wollt. Du musst ja nicht alles beantworten. Gut. Fragen dürfen die Leute alles. Stimmt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jörg ist jetzt dran und Jörg ist 37 Jahre alt. Hallo Jörg. Ich grüße euch. Und ich habe mal eine Frage. Ulla, haben Sie Tiere oder einen Hund oder so? Ja, ich habe einen Husky. Ein ich muss schon wieder husten, ja. Den habe ich schon seit 7 Jahren jetzt. Mhm. Und den liebe ich über alles. Und bekommt auch genug Auslauf? Der bekommt genug Auslauf. Jeden Tag. 3 Mal. Und er bekommt Liebe und Streicheleinheiten, weil wenn man sich so einen Hund anschafft, muss man einfach wirklich, ne, sich richtig drum kümmern, der wird sonst wahnsinnig. Aber wenn Sie so oft unterwegs sind und so, die haben ja bestimmt jemand, der das also, dann für den Hund unternimmt oder mit dem Hund unterwegs ist. Oder? Richtig, ich habe, also der eine Vorteil ist, dass sowohl mein Freund als auch ich selbstständig sind und ich mache 6 Lotto-Shows im Jahr und dann mache ich noch ein paar Events und in der Zeit, wo ich zum Beispiel Lotto-Show habe und mein Freund dabei ist, gibt es eine Familie, die einen Hund nehmen, wo übrigens noch ein Hund da ist. Und ansonsten kümmern wir uns um den. Wir nehmen den überall mit hin und es geht sehr gut. Hauptsache, der kommt halt raus und der ist mit uns zusammen, weil der ist nicht sehr gern getrennt und alleine. Alles klar, Jörg? Okay. Glaub mir nicht. Er glaubt dir nicht. Tschüss. Das ist ein Problem, das ist halt so. Lotto-Show, spielst du selbst Lotto auch? Ja. Seitdem erst Lotto? Also ich muss zugeben, seitdem ich die Lotto-Show mache und mir mal habe erklären lassen, wie viel Gewinne tatsächlich ausgeschüttet werden, eben auch kleinere Gewinne, ja, also ja. Was weiß ich, hier mal Tausender und da mal 10.000, ist ja schon was, spiele ich und zwar immer mit meiner Freundin Margarete zusammen und dann kaufen wir mal so 4, 5 Tippscheine und schwören uns, dass wir alles teilen. Mhm. Oder mit den Kameraleuten vom WDR kaufe ich dann immer so einen Tippschein und dann sage ich, dann schreibe ich auf, wer da beteiligt ist und dann spielen wir. Mhm. Es geht weiter mit Stefan. Stefan ist 25 Jahre alt. Ja, hallo. Stefan. Hallo Stefan. Deine Frage. Ich war jetzt letzte Show war ich Kandidat, also mal 45 bei dir. Ja. Ich erinnere Stefan Kofala aus Dortmund. Bist du runtergekommen? Wie untergekommen? Runtergekommen, die Treppe runtergekommen. Runtergekommen. Bist du jetzt runtergekommen? Nein. Ja, ich habe schon da im Hotel noch schlafen dürfen. Nein. Also runtergekommen bin ich leider nicht. Ich war eh nur Ersatzkandidat, deswegen war die Spannung ach so. Nicht ganz so groß. Also natürlich habe ich schon gehofft zu gewinnen oder in die Zwischenrunde zu kommen, aber deswegen ich anrufe, was mich sehr erstaunt hatte, was ich so im Fernsehen gesehen hatte, das war eine Ulla und die Ulla, die ich so ja neben der Show und danach auf dieser Party, die mal danach ist, bemerkt habe, das war eine ganz andere Ulla, was mich sehr erstaunt hat, also fandst positiv du? Erstaunt. Und die Frage, ob dir das auch so vorkommt. Inwiefern fandst du wieder? Genau. Mhm. Ja, es war, das sagt nicht nur ich, sondern viele Bekannte auch von mir, dass du teilweise sehr steif wirkst beim Fernsehen irgendwie, das ja, dass du nicht so locker rüberkommst. Hm. Und ich denke mal, dass du vielleicht auch für so ein, ja, gerade wenn du aus dem, ich komme auch aus dem Ruhrgebiet, dass wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, ist man sehr locker. Dass vielleicht nicht jeder mit zurechtkommt. Und die Lockerheit hast du als Privatperson, wo du dich da uns vorgestellt hast oder danach, wo du gefeiert hast, das fand ich super klasse. Also das war genauso wie wir auch feiern und sowas. Meine Stefan, Frage, vielleicht darf ich das mal. Ja, ich möchte da auch gerne was sagen. Ich verbinde da mal noch eine Frage mit. Vielleicht liegt es ja auch an diesem Format Lotto-Show. Denn also man kennt dich ja aus anderen Sendungen auch ganz anders. Das ist nun mal eine seriöse Samstagabend-Show, naja, wo man auch nicht so. Der Punkt ist eigentlich eher der, das hat was mit einer Haltung zu tun. Also wenn wir jetzt unter uns wären in diesem Studio, ja, wenn ihr Lotto-Kandidaten, die Top-Jobber, das Team und ich wären, wir würden dann eine gigantische Party machen, die wahrscheinlich 4, 5 Stunden dauern würde und irgendwann wäre jemand Millionär und wir würden abfeiern. Das ist aber nun mal so, dass ein paar Millionen Leute draußen zugucken und es muss eine gewisse offizielle Haltung da sein. Das heißt, ich muss schon die Haltung einnehmen für mich, das ist auch Auftrag, die Geste zu machen. Mhm. Ja, also die große Geste zu machen. Mhm. Wir sind auf dem Samstagabend live und machen ein Riesen-Event. Und dazu gehört einfach auch eine andere Körperhaltung. Nicht so, wie ich jetzt hier sitze. Ne? Rauch und Schuhe aus in den Geschichten. Das hat was damit zu tun. Und zum anderen darfst du nicht vergessen, dass ich mir einen wahnsinnigen Wust an Klamotten merken muss. Ja. Ich muss so konzentriert sein. Und das war in der letzten Lotto-Show zum Beispiel so, die Lottospieler sind ja nicht gecastet, sondern die haben halt gewonnen im Spiel 77 und sind dann ausgelost worden. Also mit Persönlichkeiten. Ne? Und das sind, nein, und je nachdem, wer runterkommt, ich weiß nicht, ob ich in dem Moment einen Draht zu dem habe. Und da bin ich dann zum Beispiel ganz baff manchmal, wenn ich eine Frage stelle, dann kommt nur ein Ja. Und da kriege ich schon Schiss. Hast du denn eigentlich schon mal ein Blackout gehabt? Ein Riss? Einmal, ja. Ist aber lange her. Stelle ich mir das vor. Ganz furchtbar ist das. Das ist wirklich bodentutig auf. Wie hast du es aufgefangen? Ich war ehrlich. Ich habe gesagt, Leute, es tut mir leid, ich weiß im Moment nicht, warum Alberto Tumba da nicht sitzt. Kann mir das mal einer sagen? Bitte? Gerade das macht ja jemand sympathisch, denke ich mal, wenn man da auch locker mit umgeht. Also, ja, das glaube ich auch, ja. Also, zum Beispiel Stefan Raab finde ich sehr, sehr unsympathisch, weil er über witzige Gäste nicht lachen kann. Das finde ich sehr, sehr schrecklich an ihm. Der kommt überhaupt nicht mit zurecht. Dass wenn jemand einen guten Witz macht... Ist das so? Also den Eindruck habe ich absolut. Ich meine, er wird eben... Muss ich noch mal beobachten. Die letzten 3-4 Wochen ist überhaupt nicht witzig. Also ich glaube, dass er jemand ist, der... Ja, zum Beispiel Otto Walkes oder die Haller vorne, die hätten sich schon längst verabschieden sollen aus dem Fernsehen und haben es nicht geschafft. Und ich glaube, er ist auf einem guten Weg, das auch nicht hinzubekommen. Zu sagen, ja, ich habe es genug erreicht, ich habe den Erfolg gehabt, ich komme davon nicht weg. Und dieser Humor, irgendwann haben die Leute sich auch satt gesehen. Ja, naja, gib ihm eine Chance. Werden wir beobachten. Aber das ist natürlich, wenn ich, weißt du, auf einer Party wünsche ich mir dann Tränenlügen nicht und ziehe dann irgendwie eine tierische Show mit einem wildfremden Mann ab. Das macht natürlich Spaß, aber das kannst du auf einem Samstagabend nicht machen. Ja, weißt du? Das meine ich ja nicht. Ich habe nur den Eindruck, dass du jetzt irgendwie da so eine Show machst, die ein Format hat von Leuten von 40 bis 70 und dass du aber eher was besser rüberbringen könntest für Leute von sich von 12 bis 30, das ist halt diese Hauptzielgruppe. Ach, danke. Den Eindruck habe ich halt. Und das ist halt Leute Show, ist etwas biederer alles. Ja. Und alles sehr offiziell, wie du schon sagtest. Mhm. Und ja, aber so wie ich dich erlebe, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass du dich irgendwann mal ärgerst, dass du nicht so ein Programm für junge Leute gemacht hast, so wie es auch früher gemacht hast. Weil das wird viel mehr zu dir passen und dann könntest du auch viel mehr oder viel besser bei rüberkommen. Ja, ich werde dran arbeiten. Du arbeitest dran. Ich werde dran arbeiten. Aber es ist gut, dass du das gesagt hast. Finde ich gut. Danke für den Anruf. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Das ist jetzt schon ganz weit oben, Samstagabend eine Show zu moderieren in Deutschland. Hm. Viele träumen davon, die meisten schaffen es nicht. Hast du einen noch weitergehenden beruflichen Traum? Also bei mir ist es nicht so, dass ich immer denke, wenn du jetzt eine Samstagabendshow machst, machst du was super duper duper, das Höchste, was man erreichen kann, sondern meine Träume orientieren sich eher an inhaltlichen Dingen. Mhm. Also ich werde jetzt eine Dokumentation zum Beispiel machen über das Ruhrgebiet für den WDR. Das ist eine Produktion eben ohne Druck. Da sieht man dich ja auch gar nicht. Doch, ich fahre da schon mit meinem uralten Moped. Ich habe nämlich so einen Teil. Es hat ein Nachbarjunge restauriert und der leiht mir das dafür. Ich fahre einen ganzen Tag lang das Ruhrgebiet und rede mit allen möglichen Menschen, die ich treffe. Einfach so die Alltagskultur im Ruhrgebiet ein bisschen darstellen und wir wollen halt auch den Wandel im Ruhrgebiet darstellen, aber über Menschen transportiert und über bestimmte Locations. Und sowas ist zum Beispiel ein Traum. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, oder ich habe mir überlegt, wo ich mich dir vorstellen kann, dich vorstellen kann. Ja. In welchem Format. Ich könnte es mir denken, dass du Late Night machst. Wäre das für dich attraktiv? Also eine tägliche Show mit verschiedenen Gästen? Oh, nicht schon wieder täglich, nee. Eine Nächte, ich glaube, täglich könnte ich nicht. Ist das so anstrengend? Ja. Wem sagst du das? Ich bin dafür, also ich power mich immer ziemlich aus. Ich kenne allerdings jetzt nur so große Formate. Mhm. Oder auch die Halbstundengeschichte bei ProSieben war für mich deshalb so anstrengend, weil wir halt morgens um 9:30 angefangen haben und dann bis nachts um 1 noch diskutiert haben. Und am nächsten Tag ging die Mühle wieder. Ich bin kein Mensch, der Dauerarbeit leisten kann. Also ich bin eher einer, den, wenn du mir einmal die Woche eine Sendung gibst oder alle 2 Wochen eine, dann bin ich dabei. Dann kann ich Kraft sammeln und die Energie wieder ab. Oder eben eine Late-Night könnte ich machen, ja. Auch eine solide große Talkshow. Ich glaube, dass man sich nett mit dir unterhalten kann. Ja, ich merke es ja auch jetzt in dieser Rolle schon und ich wäre auch gerne bei dir zu Gast, wenn du mich interviewen würdest, so, weil es also natürlich so normal ist. Ja, das. Ich denke nur, dass es vom Anspruch her und von der Vita her wieder Anlass zur Kritik gäbe, wenn ich so etwas machen würde. Weil dass ich das könnte, kann ich mir sogar vorstellen. Ist die Frage, ob ich den Mut dazu habe, mich in einen Bereich hineinzubegeben, der einfach traditionell journalistisch besetzt ist. Also rein journalistisch besetzt ist. Nicht nur. Ja, nicht nur, aber so vom Anspruch her, vom eigenen Anspruch her, was die Leute so transportieren. Und ich bin einfach auch ein sehr spontaner Mensch. Und wenn ein Promi zum Beispiel zu mir kommt, der sich schlecht benimmt, dann kriegt er von mir richtig eins mit. Aber das ist doch sehr unterhaltsam für den Zuschauer. Ich weiß, ich bin auch sehr harmoniebedürftig. Ah, ja. Und da habe ich immer den Drang, mich sofort zu entschuldigen. Solange ich das drauf habe, lasse ich, glaube ich, die Finger davon. Gut, also das heißt, wir sehen dich demnächst weiterhin in der Lotto-Show. Ja, und ja, wir werden noch ein anderes Format finden und die Doku mache ich. Und die Dokumentation, ja. Jetzt wollen wir mal weitergehen hier mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Oliver, 32 Jahre alt. Hallo ihr beiden. Oliver. Hallo. Ich habe mal direkt eine Frage, das zielt jetzt genau in diese Richtung. Ulla, würdest du dir nicht mal vorstellen können, die Sendung Piep zu moderieren? Oder jetzt alles so im Gespräch ist, welche? Irgendwie denkst du, neue Moderatorin. Piep? Ja, Nadel. Aber bei dir piept sie. Das ist ja super. Ich muss mich mal eben lauter machen. Bist du noch da? Ja, noch bin ich da. Gut. Nee, ich glaube nicht, weil... Warum? Na, ich find's einfach ein bisschen albern, also immer so drei Sätze zu sagen und dann kommt irgendwie so ein Rammelbeitrag und dann kommt irgendwie ein B-Promi oder ein C-Promi. Also könnte man das nicht etwas seriöser gestalten, irgendwie eine intelligente Frau, die auch mal gut aussieht, danke, die mal ein bisschen mehr Pep reinbringt in diese Sendung und, sagen wir mal, dieses Thema auch etwas seriöser könnte man, Oliver, könnte man bestimmt. Ich würde wahnsinnig gern, überhaupt, ich rede unheimlich gerne über Sex. Mir macht das ja höllischen Spaß. Ja, wirklich. Das macht mir Lass uns doch mal ein bisschen über Sex jetzt reden. Ja, von mir aus reden wir über Sex. Dann aber über, mit Menschen über Sex zu sprechen, also das würde mir zum Beispiel Spaß machen. Was ich ja, aber nicht mag, ist der Rahmen. Also Piep wäre für mich zum Beispiel überhaupt kein Rahmen, das durchzuziehen. Ich habe die Bombenidee. Ich rede auch sehr gerne über Sex. Ja? Wir werden hier in unserem Sender WDR mal einen machen Vorschlag machen. Machen wir ein Late Night? Wir machen eine Doppelmoderation Sex Talk im WDR. Ja, ne, so einmal wir. Die Woche Hardcore-mäßig. Ja, ganz genau. Ja, super. Das meinst du, da geht die tanzt die Luzi aber. Ja, Sex mit Niveau, das wäre doch mal was. Oliver. Mal, danke für die Anregung. Wenn du uns siehst, ne, kommst du vorbei. Alles klar. Tschüss, Oliver. Danke. Alles klar, tschüss. Du redest so gerne über Sex. Was, ja, war, denn, was war denn bisher dein... Nein, ich rede nicht gerne über meine sexuellen Erfahrungen, sondern ich höre gerne die sexuellen Erfahrungen anderer Leute. Ich höre auch gerne die sexuellen Erfahrungen anderer Leute, jetzt zum Beispiel deine. Was war denn das aufregendste Sexerlebnis? Das erzähle ich nicht. Ach Mann. Nee, da traue ich mich nicht. Ach, na hör. Ich erzähle es auch. Nein, das kann ich nicht. Komm, Ulla. Doch, bitte. Wir sind hier ganz, das ist eine so intime Sendung hier. Und die Leute sind so viel gewohnt. Hier, wir erzählen uns hier immer alles. Ich bin erkältet und krank und mir fällt gar nichts ein. Du schläfst ja meistens schon, wenn diese Sendung läuft. Ja, das stimmt. Daher weißt du gar nicht, wie offen hier geredet wird. Wir sind hier ganz schamlos und wir kennen uns alle und jeder erzählt von seinen Vorlieben. Nein. Jeder hat doch ein Erlebnis so gehabt, wo er sagte, boah, das war so abgefahren. Nein, vergiss es. Du kannst mich jetzt behämmern und bearbeiten. Ich erzähle dir das nicht. Das ist, ich bin da, dazu bin ich dann einfach wirklich eine etwas zu öffentliche Person. Weißt du, es gibt keine Home-Story von mir. Ich halte mich sehr zurück mit so privaten Geschichten. Und dass ich vorhin schon geantwortet habe, Rimming kenne ich nicht, ist schon... Ganz das fand ich schon sehr gut, ja. Ja, aber es gibt so bestimmte Grenzen. Also was meinst du, wie deine Sympathiewerte steigen, wenn ach, du ihn hast? Das glaube ich dir. Hör nicht. Auf. Gruppensex? Wie? Gab es das schon mal? Ob ich mal Gruppensex gäbe? Auch das beantworte ich dir nicht. Sie sagt nicht. Das ist wie mit Stefan Raab. Nee, das sage ich nicht. Stefan Raab. Das kann ich noch nicht offiziell erzählen. Stefan Raab saß hier. Ja. Er lässt ja immer so den großen Macker raushängen. Ne? Ja, aber ich nicht. Nee, du eigentlich nicht. Aber und als es dann um irgendwelche popeligen Sexfragen ging, hat er den Schwanz eingezogen. Den kannst du jetzt nicht anziehen, aber irgendwie symbolisch tust du es auch. Aber ich respektiere es. Nein, also ich will dich jetzt wirklich, nicht wirklich, das geht mir zu weit. Also ich kann, ich plaudere ja auch gern darüber, aber es muss einen bestimmten Bereich geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, ob euch das interessiert, ob ich jemals Gruppensex hatte. Und wie euch das interessiert. Ist natürlich schwierig, wenn wir eine Sendung moderieren, müssen wir damit rechnen, dass die Gäste uns auch was fragen. Ne? Da müssen wir vorher noch... Nein, das wird redaktionell verboten. Achso, na okay, alles klar. Daniel, 21. Halt, ich muss drücken. Wo ist er? Hier. Hallo Daniel. Ja, hallo, grüß euch. Ja. Und zwar Domian und Ulla, schönen guten Abend, oder eigentlich schönen guten Morgen. Ich hätte gern von der Ulla gewusst, was hättest du denn getan, wenn du nicht diese Branche eingeschlagen hättest, wie du jetzt hättest? Also wegen Branche, Medien und so weiter. Was hättest du getan? Das würde mich gerne interessieren. Das ist eine ganz schwere Frage, weil ich habe ja Sonderpädagogik studiert und wollte dann auch tatsächlich als Lehrerin tätig werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich lange Lehrerin geworden wäre oder geblieben wäre. Ich glaube, eine sehr beliebte. Ja, das hat auch gut funktioniert, so in den Praktika, das ging alles sehr wunderbar. Aber ich glaube, ich bin kein Mensch, der eben diese tägliche Mühle mitmachen kann. Was ja auf der einen Seite auch wunderbar ist, weil du in der Ritualisierung, du hast ja einfach eine Geborgenheit in diesem Ritual. Ne? Das ist ja diese alte Geschichte. Das ist ja auch ganz schön, aber ich bin da kein Mensch für. Ich glaube, ich hätte es 2 Jahre durchgehalten und dann hätte ich irgendwas anderes gemacht. Vielleicht wäre ich Schreiner geworden. Das wollte ich mal werden. Eher Glück oder was, dass du in diese, ja, naja, als Moderatorin letzten Endes vor vielen, vielen Millionen Zuschauern im Fernsehen ja auftreten konntest oder so weiter und so fort. Das ist Zufall, das ist nicht, ich glaube nicht richtig, dass Zufall war, weil wenn du, also ich war schon als Kind, das, mein Papa hat immer gesagt, du gehst bestimmt mal irgendwann zum Fernsehen, weil ich einfach schon immer so und Späßchen gemacht habe und solche Geschichten. Ja. Aber das war mir natürlich, musst du dir vorstellen, Millionen Lichtjahre entfernt. Also, und als ich dann aber zum ersten Mal in einem Studio war, als popelige Probekandidatin, war in diesem Studio und gesagt, bingo, das is it. Und das ist so selten, dass einem das im Leben widerfährt, dass man plötzlich einen Berufswunsch hat, irgendwas beim Fernsehen zu machen und dann auch relativ schnell in die Richtung einschlägt, wo denn Talent auch vorhanden ist. Ja? Ja. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Ich danke für deinen Anruf, Daniel. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Du hast gerade bei der Frage nach dem Holocaust-Denkmal sehr entschieden und gleich gesagt, ja, ich bin dafür. Bist du ein politischer Mensch, ein politisch interessierter Bürger? Ich glaube, im Normalmaß. Also ich lese halt Zeitungen, wie jeder andere auch, und ich reg mich wahnsinnig über Fernsehberichte auf, über die täglichen Politschmonzetten, wie jeder andere Bürger auch. Ich reg mich wahnsinnig darüber auf, nicht, dass ich Steuern zahlen muss, sondern das, was damit gemacht wird. Ich bin ein normal interessierter Mensch. Wie hast du denn die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, Stichwort diese ganzen Spendengeschichten, aufgenommen? Man wird es einfach so müde. Hast du dadurch Vertrauen in Politik verloren? Ach, habe ich noch nie gehabt. Noch nie gehabt? Nein, ich hatte als so 16, 17, 18-Jährige war ich politisch sehr interessiert und habe mich sehr für die Grünen interessiert. Ich war in der Friedensbewegung auch aktiv, 1981 auf dem Bonner Hofgarten war ich natürlich dabei. Klar. Und habe dann irgendwie auch so Öko-Sachen angehabt und solche Sachen. Aber ich weiß nicht, ich bin mit einer Army-Hose dahin gegangen und mir sehr beschimpft worden von denen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber du warst in keiner politischen Partei aktiv. Nein. Aber das ist schon eine Aussage, die mich jetzt ein bisschen erstaunt, wenn du sagst, ich habe noch nie Vertrauen in Politik gehabt. Nein, kann man das über so über einen Kamm scheren? Ich habe noch nie Vertrauen, nicht Politiker, in die Politik selbst als Geschäft. Habe ich noch nie Vertrauen gehabt, weil mein Vater ein sehr, politisch sehr interessierter Mensch war und wir haben immer sehr viel diskutiert über diese Dinge, die passierten, und mein Vater hat mir beigebracht zu argumentieren, bei der Stange zu bleiben, also zuzuhören auch, was der meint. Der andere. Und gab's denn mal einen Politiker, wo du gesagt hast, das ist ein Mann nach meinem Geschmack und dem nehme ich das auch ab, was er sagt? Joschka Fischer. Mhm. Der gefällt mir, auch in seiner Wandlung gefällt er mir. Mhm. Obwohl er ja so dargestellt wird als der Verräter der grünen Ideen. Das soll sich nicht so anstellen, wirklich. Ich finde es unglaublich. Der tut einiges und also den halte ich für zumindest relativ glaubwürdig in dem, was er tut. Es gibt sicherlich auch andere, also so aus meiner Kindheit fand ich Willy Brandt immer klasse. Mein Vater hat ihn gehasst wie die Pest, aber das war natürlich Grund für mich, den Mann toll zu finden, wie das so ist. Und Horst Ehmke fand ich ganz interessant. Ich habe mir gedacht, der hat so einen verschmitzten Kopf, aber ansonsten fällt mir da nicht viel ein. Ich habe als kleiner Junge an meinem Fahrrädchen in Gummersbach ein Plakat gehabt, Willi wählen. Das war, wir hatten das Plakat, wähl den politischen Frühling mit dieser Boxerfrau. Ja, genau. Die CDU muss ran. Dada. Und meine Mutter war ja CDU und mein Papa war, wie heißt das, Strauß-Fan. Ja, war Strauß-Fan. Ja. Liebe Ulla, die Sendung ist vorbei. Das ging wieder schwuppdiwupp vorbei. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst. Gern dass geschehen. Du dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast. Da sie eine Frühschläferin ist, weiß ich das besonders zu schätzen. Mein Hund ist übrigens betreut. Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Wann sehen wir dich? Wann ist die nächste Show? Die ist am 29. April. Am 29. Ja. April. Alles Gute, vielen Dank und toi, toi, toi weiterhin. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Mit der Sex-Talkshow. Das überlegen wir nochmal. Wir haben noch einen kleinen Moment hier. Ich bedanke mich noch bei meinem Team. Diese Woche, das war Thomas Reintke, Wolfram Spielkowski, Marco Rössler, Markus Liebetanz, Tim Stienauer, Sandra Anders, Marc Sommer. Und unsere Themen nächste Woche, die heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, diesen Menschen möchte ich nie wieder treffen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Momente, die mein Leben verändert haben. Ein paar Sekunden haben wir noch Zeit. Gibt es einen Menschen, den du nie wieder treffen würdest wollen? Ja, das ist eine Frau, die hat was verraten zum Thema Verrat. Sie hat mir geschworen, das nicht weiter zu erzählen. Sie hat es trotzdem gemacht. Das vergisst man nicht, ne? Nee. Nie, ne? Rohrladen runter und... Kann ich verstehen. Ja. So bin ich auch. Ja. Schönes Wochenende, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Gute Ciao. Nacht. Tschüss.